Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchia! Wir berichten jetzt von einem ganz besonderen Fußballmatch in der NSA-Untersuchungsliga. Dazu schalten wir live zu unserem Reporter in der Bundestagsarena. Noch steht es 0:0 unentschieden in diesem Spiel. Jetzt kommt Linken-Opfer Martina Renner über den linken Flügel. Sie besteht darauf, den früheren NSA-Mitarbeiter frei, ausführlich und unmittelbar hören zu können. Im Rahmen einer Videoschalte oder einer Vernehmung in Moskau sei das nicht möglich. Die Spielweise der Linken lässt vermuten, dass sie aussagen wollen, wir sind gekommen, um Geschichte zu schreiben. Mal schauen, ob sie nun diesen Gedanken auch Taten folgen lassen. Doch SPD-Obmann Fliese grätscht dazwischen. Wo und unter welchen Umständen eine Befragung passieren könne, ist aus seiner Sicht eine reine Verfahrensfrage. Entscheidend sei Snowdens Sicherheit gewährleisten zu können. Ich schließe keine Option aus, betont Fliese. Fliese wird streng vom Schiri ermahnt. Martina Renner humpelt noch immer. Das war praktisch ein Pferdekuss. Es gibt Freistoß. Aber die Entfernung ist doch sehr ambitioniert. André Hahn von der Linken legt sich den Ball zurecht. Doch das war zu zaghaft. Er will sich mit der Haltung der Bundesregierung keinesfalls zufrieden geben. Den Regierungsbericht hält er für eine einzige Frechheit. Die Partie wird jetzt hitzig. Selten war ein Spiel hier so laut, so emotional. Da kommen die Konservativen mit einer verunglückten Flankenreingabe. CDU-Obmann Kiesewetter ist verwirrt und legt sich dem Ball zu weit vor. Er unterstütze diese Position und verweist dann auf das Auslieferungsabkommen zwischen Deutschland und den USA. Deshalb könne er sich als überzeugter Transatlantiker unter keinen Umständen vorstellen, Snowden in Deutschland als Zeugen zu befragen. Jetzt SPD-Spieler Christian Fliesek am rechten Flügel. Mir ist das alles egal, ich mach's allen recht. Wenn die Union den Snowden hier nicht will, dann reden wir halt nicht mit dem. Falls wir es doch hinkriegen, lasse ich die anderen einfach machen. Aber der Angriff wird sofort wieder abgefangen. André Hahn nimmt ihm den Ball ab. Das ist ja wie bei der Stasi hier mit der NSA. Doch er verstolpert sich mit seiner eigenen SED-Vergangenheit und verliert den Ball. Die Linke Martina Renner setzt nach und erobert den Ball zurück. Nach einer kurzen Drehung stürmt sie in Richtung Tor. Ich würde ja schon gerne wissen, wie die uns so abhören. Denn was die haben, nutzt sie ja auch sicher der Verfassungsschutz. Immerhin bin ich Vorsitzende des Vereins VVN-BDA, der noch in manchen Bundesländern als linksextrem bewertet wird. Doch der Schuss wird abgeblockt und landet hinter der Torauslinie. Es gibt die erste Ecke. Sie wird von links reingeschlagen. Kopfballabwehr der Verteidigung. Der Ball landet vor Christian Schröbele von den Grünen. Er schießt mit dem linken Fuß. Ich habe nicht den Eindruck, dass es dieser Bundesregierung noch darum geht, diesen Riesenskandal im Interesse der Datensicherheit und Grundrechtssicherheit der deutschen Bevölkerung noch aufzuklären. Doch der Ball segelt knapp am Tor vorbei. Da blitzte kurz auf, worum es hier geht. Das Ganze dauert mittlerweile ganz schön lange. Die lassen sich auch richtig Zeit mit dem Spielaufbau. Die Trainerin, Angela Merkel, schaut dem Treiben ihrer Mannschaft zu, macht aber ansonsten keine Anstalten, irgendwie ins Spielgeschehen eingreifen zu wollen. Ströbele findet eine Lücke in der Abwehr, ein paar Übersteiger, er versucht sich den Ball zurechtzulegen. Snowden ist der größte Enthüller des Jahrhunderts. Ein ganz böses Foul. Die Konservativen machen's aber rustikal. Patrick Sensburg von der CDU schreit heraus, Snowden! Landesverräter! Und so einen sollen wir uns anhören. Der hat ja keinen Funken Patriotismus im Leib. Ströbele, der Superstar der Grünen, muss behandelt werden. Wir hören in der Zwischenzeit die Zeitlupe dieser Aktion. Snowden ist der größte Enthüller des Jahrhunderts. Der Schiedsrichter entscheidet, es bei einer Ermahnung zu belassen. Die grünen Anhänger schreien moralisch entrüstet auf. Puh. Es bleibt bei 0:0. Konstantin von Notz von den Grünen mit dem Ball. Da gibt's einen Rempler von Sensburg, aber es gibt Einwurf von der linken Seite. Die Trainerin schwankt von links nach rechts, scheint ein wenig ratlos, aber die Spieler scheinen auch gehemmt zu sein. Wieder der Versuch, über die linke Seite zu kommen. CDU-Mann Kiesewetter versucht, den Pass abzublocken. Snowden werde keine Entscheidung treffen, mit der er die Schwierigkeiten vergrößern würde, in den USA wieder als freier Mann leben zu können. Doch sein Abwehrversuch geht ins Leere. Der Ball ist im Tor. Tor! Doch der Schiri pfeift ab. Nein, der Ball lag doch schon im Netz. Das war eine Fehlentscheidung. Wir haben einen Stillstand, sagt der NSA-Ausschussvorsitzende Sensburg. Momentan keine Möglichkeit, Snowden in Moskau direkt, per Video oder in Berlin zu vernehmen. Das 0:0 lässt allen noch alle Optionen offen. Am Ende der regulären Spielzeit bleibt es torlos in diesem Spiel. Merkwürdigerweise ist der Parlamentsmannschaft dieses Kunststück, ein Tor zu schießen, nicht gelungen, obwohl sie nur auf ein einziges Tor gespielt hat. Und damit zurück ins Studio.